Mein Titel ist Georg Lukács Praxisphilosophie vom Neokantianismus zum Marxismus und man kann das vielleicht noch schon dem Titel entnehmen, dass ich jetzt generell gesagt eine neue Lesart dieses frühen Marxismus von Lukács vorstellen möchte. Also in meiner vor 4 Jahren erschienene Studie unter dem Titel Ästhetizistische Kulturkritik und ethische Utopie bei de Gruyter untersuchte ich historisch und systematisch Lukács Arbeiten vor seiner plötzlichen Wendung zum Marxismus Ende 1918. Diese Monographie verstand ich von Anfang an als eine Vorarbeit zu einem weiteren Buch über Lukács erste marxistische Periode der 20er Jahre. Mein Interesse für diese Periode seines theoretischen Schaffens, besonders natürlich für Geschichte und Klassenbewusstsein, entspricht der Tatsache, dass dieses Werk ohne weiteres einen der Grundpfeiler für die Entwicklung der kritischen Theorie der modernen Gesellschaft ausmacht. In ihrer klassischen Spielart, geprägt von Horkheimer, Adorno und Marcuse, sowie in ihren späteren Formen bei Habermas und seinen Schülern. Heute, in einer Zeit der Verlegenheit und Ungewissheit über die Zukunft der kritischen Perspektiven in der Philosophie und in den Sozialwissenschaften, ist es meines Erachtens ein Zurückgehen zu ihren Wurzeln notwendig und ihre Wiedereinigung mit frischem und unvoreingenommenem Blick. So einen neuen Blick bereitete ich mit meiner Arbeit zu Lukács' neukantianischem Frühwerk vor, in der ich eben den Einfluss der Theoretiker des südwestdeutschen Neukantianismus auf Lukács herausarbeitete. Dem Forscher dieser Periode Lukács kann unmöglich entkommen, dass letzterer wortwörtlich Philosophie bei den Neukantianern gelernt hat. Wenn man dazu noch in Betracht nimmt, dass er von Anfang 1919 bis Ende 1922, aber auch danach, also in der Periode, wo die Essays von Geschichte und Klassenbewusstsein geschrieben wurden, aber auch danach sehr stark politisch aktiv war, so wird es meines Erachtens klar, dass er keine Zeit für reine philosophische Arbeit hatte, um dadurch die philosophischen Fundamente seines Denkens so radikal zu revidieren, wie es der größte Teil der einschlägigen Literatur haben möchte, der einseitig die hegelianische Interpretation Marx bei Lukács hervorhebt. Es ist weiterhin bezeichnend, dass diese übliche Lektüre über das Plötzliche durch eine fast unverständliche Wende, wie man das haben möchte, hervorgerufene Erscheinen des Hegel-Marxismus in Lukács' frühen marxistischen Texten, vor allem freilich in den Essays von Geschichte und Klassenbewusstsein, zumeist als Grundlage für die Formulierung der üblichen Kritik an Lukács benutzt wird. Also er wird auch beschimpft, dass er zu hegelisch geworden ist plötzlich. Diese Kritik wurde nicht nur von den orthodoxen Marxisten der Komintern, sondern auch von Theoretikern wie Adorno und Habermas geübt. Also sehr verschiedene Theoretiker haben dasselbe mehr oder weniger gesagt. Und diese Lesart gilt heute für die meisten Kommentatoren als eine Selbstverständlichkeit. Dieser Kritik nach war Lukács ein Idealist. Ich möchte allerdings die freche Frage stellen, ist das wirklich der Fall? Meiner Meinung nach war Lukács Kehre gar nicht so plötzlich, wie es oft vermutet wird. In Marx muss er zumindest tentativ und stark polemisch formulierte Antworten zu Fragen gefunden haben, die er sich schon in seiner vormarxistischen Periode gestellt hatte. Das ist der Grund, warum ich in meinem deutschen Buch, also Ästhetizistische Kulturkritik, an diese seine Phase unabhängig von seiner späteren Entwicklung heranging. In einem weiteren Buch, das bei Bloomsbury im September erscheinen soll, auf Englisch, nutze ich die Forschungsergebnisse meines deutschen Buches aus. Diese erlauben es, ein neues Verständnis der Lukács'schen Praxisphilosophie zu artikulieren. Hier möchte ich die 3 Hauptachsen dieser Interpretation zusammenfassen. Im ersten Teil meines Vortrages fasse ich diese 3 Elemente zusammen, Ich spreche kurz das Problem der Methode Lukács an, dann die Theorie der Verdinglichung und die Theorie der umwälzenden Praxis. Im zweiten Teil dann, in einer Art von historischer Vergewisserung, nehme ich Bezug auf Cornelius Castoriadis, einen griechischen Philosophen, auf Cornelius Castoriadis, also Praxisphilosophie, um zu zeigen, dass eine alternative Lektüre, wie ich sie im ersten Teil kurz schildere, nicht nur möglich ist, sondern stillschweigend und unbemerkt mehr oder weniger schon versucht wurde. Allerdings nicht nur von Castoriadis, aber Castoriadis ist so ein Beispiel. Ich komme zum ersten Teil, also die Grundlinien einer neuen Lektüre des frühen marxistischen Werks Lukács. Und der erste Teil des ersten Teiles ist über Lukács' Methode. Im größten Teil der Sekundärliteratur wird Lukács' Benutzung von Begriffen der hegelischen Dialektik wie Totalität, Vermittlung, Wesen und Erscheinung etc. ohne Bedenken im Rahmen der üblichen Kritik an ihm verstanden, dass er trotz aller Kritik an der klassischen deutschen Philosophie Idealist geblieben ist. Diese herkömmliche Lektüre übernimmt gerne Lukács' spätere Selbstkritik aus dem Vorwort zur Ausgabe von Geschichte und Klassenbewusstsein von 1968, dass er in diesem Buch die Begriffe der Vergegenständlichung und der Verdinglichung fälschlicherweise identifizierte, dass er die Andersheit der Natur missachtete und dass er die Idee des identischen Subjekt-Objektes metaphysisch hypostasierte, das jeden Dualismus endgültig aufheben sollte. Und in der Tat, verbleibt man an der Oberfläche einiger oder mehrerer suggestiver Formulierungen aus Geschichte und Klassenbewusstsein, so kann man sich leicht von dieser Lesart überzeugen lassen. Wenn man aber etwas tiefer in den Text und seinen Voraussetzungen einzudringen versucht, muss man sich die Frage stellen, in welchem Maße konnte Lukács Anfang der 20er Jahre tatsächlich ein Hegelianer gewesen sein? Die Untersuchung seines vormarxistischen Werkes zeigt, dass vor seiner marxistischen Wende Lukács philosophisch zwischen Heinrich Rickerts orthodoxen Kantianismus und Emil Lasks eher unorthodoxer, transzendentaler Ontologie oszillierte. Ich kann hier nicht auf die Details eingehen, aber im Falle Lasks, mit dessen Werken Lukács sehr gut vertraut war, und die waren auch wahrscheinlich auch Freunde für die Periode vor Lasks Tod, findet man eine, also in Lask also findet man eine Art unvollständiger dialektischer Einheit zwischen Form und Inhalt, die sogar auf eine Ontologie des Sinnes verweist. Die Einheit ist unvollständig, weil der Primat dem Inhalt zugesprochen wird, dem sich die Formen anpassen. Das ist ein materialistisches Element, das meistens übersehen wird. Das heißt also, dem materialen Moment kommt Priorität zu, was jede Art des Formalismus, natürlich auch den Hegelschen Panlogismus, ausschließt. Obwohl Lask die Hegelsche Frage nach der logischen Begründung der Philosophie stellt, lehnt er die Hegelsche Lösung der Dialektik, der sich selbst wandelnden Begriffe, entschieden als panlogistisch und letztendlich formalistisch ab. Auch Lukács lehnte offensichtlich in seiner neukantianischen Periode die Hegelsche Lösung ab. Was hat er aber diesbezüglich in Geschichte und Klassenbewusstsein zu sagen? Ganz kurz, im Verdinglichungsaufsatz folgt Lukács der Rekonstruktion der Entwicklungsdynamik der modernen Philosophie, die Lask in seinem Buch zu Fichtes Idealismus und die Geschichte von 1902 entwarf. Ich kann natürlich jetzt nicht in die Details eingehen, aber detaillierte Rekonstruktion wird das sehr klar zeigen können. In dieser Rekonstruktion wird dem Problem der Irrationalität des Inhalts eine zentrale Rolle zugesprochen. Liest man vorsichtig genug den Text, so sieht man, dass Lukács mit Lask einig ist, sogar in seiner Feststellung, dass, Zitat, Wenn die dialektisch sich wandelnden Begriffe annehmbar sind, dann und nur dann gibt es eine Überwindung der Irrationalität. Das ist ein Satz aus Lask, die den Lukács in einer Fußnote positiv zitiert. Also ich wiederhole, wenn die dialektisch sich wandelnden Begriffe annehmbar sind, dann und nur dann gibt es eine Überwindung der Irrationalität. Und Lask fügt an derselben Stelle hinzu, aber der Kritiker leugnet die Begriffe im Sinne Hegels. In seiner kurzen Kritik an der hegelschen Geschichtsphilosophie im Verdinglichungsaufsatz betont Lukács ihren quasi formalistischen Charakter. Also die Stelle ist sehr kurz. Lukács gibt nicht so viel Platz, um Hegel zu kritisieren, aber das Wesen seiner Kritik ist das. Dass die hegelische Geschichtsphilosophie mehr oder weniger einen Formalismus zeigt. Das heißt, die Tatsache, dass sie in ihrem Innern den Dualismus reproduziert, der angeblich durch die Dialektik überwunden wurde. Für Lukács ist eine Überwindung des Dualismus in der Theorie als autonomer Sphäre schlicht unmöglich, auch wenn diese dialektisch konstruiert ist. Also über Theorie kann man den Dualismus überhaupt nicht überwinden. Das ist, glaube ich, sehr klar im Verdinglichungsaufsatz gesagt. Auch dann muss sie als eine Unterart, wenn die Theorie dialektisch konstruiert ist, muss sie als eine Unterart des formalistischen Rationalismus gegenüber dem unmittelbar Gegebenen, dem empirischen Material, fremd bleiben. Lukács' Lösung liegt bekanntlich jenseits der reinen Theorie in der engen dialektischen Einheit zwischen Theorie und Praxis. Für diesen neuen Typus der praktischen Theorie ist weiterhin das Bewusstsein der Andersheit des Materials, dem sich die Begriffe sozusagen anschmiegen müssen, eine Selbstverständlichkeit. Das soll die Methode Marx gewesen sein. Inwiefern diese praktische Transformation der Theorie zusammen mit dem Primat des Inhalts eine triftige Lösung darstellt, ist freilich alles andere als selbstverständlich. Sicher ist, dass das nicht die Lösung von Hegel ist. Sie könnte vielleicht als eine Interpretation der Marx'schen Lösung verstanden werden, aber sicher nicht als der Kern einer idealistisch-kontemplativen Aufhebung der Antinomien des bürgerlichen Denkens, wie das meistens so interpretiert wurde. Ich komme zum zweiten Punkt des ersten Teils, also zu Lukács' Verdinglichungstheorie. Ganz kurz wieder. Auch für ein besseres Verständnis der Lukács'schen Verdinglichungstheorie ist die Beschäftigung mit dem vormarxistischen Werk Lukács vom Nutzen. Lukács hatte sich früher schon mit der bürgerlichen Theorie der gesellschaftlichen Rationalisierung und ihrer sozialen Folgen befasst. Also bekanntlich war er bei Simmel in Berlin, da hat er studiert und also seinen Privatunterricht nachvollzogen und so weiter. Und das kann man auch in den frühen Texten alles nachvollziehen, was das für einen Eindruck auf ihn gemacht hat. In seiner neukantianischen Ästhetik dann trifft man weiterhin eine Analyse der sogenannten Erlebniswirklichkeit, wie das dort heißt, in der es um das Phänomen der formellen Konstitution einer bestimmten Art von Gegenständlichkeit geht. Diese Gegenständlichkeit ist dadurch charakterisiert, dass die Sinngebilde des Subjekts jeden Bezug an geltenden Werten entbehren. Im alltäglichen Leben führt diese bloß erlebte Wirklichkeit zu einer Haltung passiver Annahme der fertigen Sinngebilde, die sich somit zum nackten Faktum, zu einem bloßen Sein verwandeln. Lukács' Verdinglichungstheorie kann als eine synthetische Weiterentwicklung seiner früheren Ausführungen verstanden werden, eingeleitet durch Marx'sche Begriffe und Marx' historische Methode. Liest man sie in dieser Weise, so öffnet sich unser Blick für analytische Unterscheidungen, die im polemischen Text von Geschichte und Klassenbewusstsein nicht explizit und klar genug getroffen werden. Für den Vormarxisten als auch für den frühen Marxisten Lukács ist es selbstverständlich, dass die Realität subjektiv ermittelt ist. Ihre Konstitution beruht auf Gegenständlichkeitsformen, eine neokantianische Kategorie, der besonders im Verdinglichungsaufsatz eine zentrale Rolle kommt. Gegenständlichkeitsformen also, die der Marxist Lukács natürlich historisch-gesellschaftlich interpretiert, als die herkömmlichen Formen der Gegenständlichkeitskonstitution in einer bestimmten Gesellschaft und Epoche. Im Falle der bürgerlichen Gesellschaft ist die fundamentale Gegenständlichkeitsform in ihrer abstraktesten Fassung, also natürlich hat sie auch mit der Ware zu tun, als Warenform erscheint sie auch, aber in der abstraktesten Fassung hat sie die Form der Kalkulierbarkeit, der formellen Rationalität oder der instrumentellen Vernunft. Die Eigenartigkeit der modernen Gesellschaft besteht genau in der gesellschaftlichen Universalisierung dieser Gegenständlichkeitsform, die ja sonst schon in früheren Gesellschaften bekannt war. Allerdings nicht als universelle Form der Gegenstandskonstitution. In der bürgerlichen Gesellschaft führt die Universalisierung der formellen Rationalität einerseits zur Herausbildung von objektiven Subsystemen des sozialen Handelns, andererseits zu den entsprechenden subjektiven kognitiven Auffassungen und praktischen Verhalten. Wegen ihres formalistischen Charakters übt diese Rationalität Gewalt am Material aus, an dem sie angewandt wird. Deshalb verursacht ihre Universalisierung eine Reihe von sozialen Pathologien, die sich im Phänomen der Krise zuspitzen. All das muss vorsichtig von einer weiteren Folge der universellen Implementierung der formellen Rationalität unterschieden werden, nämlich vom Phänomen der Verdinglichung, das objektiv die Form der Konstitution einer sinnfremden zweiten Natur annimmt, genau wie sich die Sinngebilde des Neukantianers Lukács in einem bloßen Sein verwandeln, und subjektiv, also das ist die objektive Seite, die zweite Natur, und subjektiv zu einem verkehrten Bewusstsein und zur entsprechenden passiven, kontemplativen Haltung der Individuen führt. Also das muss man schon irgendwie zusammendenken. Also es gibt diese zwei Seiten und die muss man separat halten. Weil sonst hat man gleich den Eindruck, das ist nur so ein Bewusstseinsphänomen, die Verdinglichung. Das ist das, aber nur die eine Seite. Verdinglichung bedeutet also die Naturalisierung der herkömmlichen gesellschaftlichen Strukturen, ihre Dehistorisierung und Erstarrung als praktisch unwandelbare Elemente in der Wirklichkeit sowie im menschlichen Bewusstsein. Die moderne Universalisierung der rationalen Vergegenständlichung und das Phänomen der Verdinglichung sind zwar aufeinander bezogen, aber sie sind nicht identisch. Und ich möchte nur hier kurz eindeuten, dass eine weitere Kritik, die oft vorkommt, sagt eben, dass Lukács diese zwei Phänomene, die Vergegenständlichung und die Verdinglichung, durcheinander brachte. Und hiermit möchte ich dagegen sprechen. Also ich komme zum dritten, ganz kurz, dritten Punkt, Lukács' Theorie der umwälzenden Praxis. Die Idee, dass nur die Praxis es vermöge, das zu erzielen, was die Theorie nicht kann, findet man schon in Lukács' vormarxistischem Werk. In seinen Reflexionen zur mystischen Ethik der Güte, aber auch zur tragischen sogenannten luziferischen Ethik des Revolutionärs, die sehr stark in seinen Dostojewski-Notizen vorkommt und dann wieder in seinen ersten marxistischen Texten. Obwohl Lukács allmähliche Aneignung des marxistischen Gedankengutes ihn hin zu einer Distanzierung von solchen moralphilosophischen Reflexionen bewegte, blieb ein Rest dieser mystischen Auffassung in seiner Theorie der umwälzenden Praxis des Proletariats bestehen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass er in Geschichte und Klassenbewusstsein die Revolution hin und wieder als einen Sprung, als das nicht reduzierbare Aufkommen des radikal Neuen und so weiter beschreibt. Zugleich mäßigte er diese Dimension durch ihre Eingliederung in einen dialektischen Prozess des langfristigen gesellschaftlichen Wandelns, den wir postfestum, das heißt theoretisch, als ein Wechselspiel von Kontinuität und Diskontinuität rekonstruieren können. Aber das nur in der Theorie. Die Praxis ist einfach da, wenn die Revolution da ist. Gegen die übliche Lesart wusste Lukács genau, dass die praktische Auflösung der Antinomien des Denkens keineswegs ihre Auflösung in der Empirie bedeuten könnte. Sie kann nur als wesentlicher Teil jenes gesellschaftlichen Wandelns verstanden werden, der im permanenten Kampf gegen das Phänomen der Verdinglichung den Weg für die Verwirklichung kollektiver Freiheit als gesellschaftlicher Autonomie immer wieder vom Neuen öffnet. Ich komme zum zweiten Teil meines Vortrages, also zu dieser historischen Vergewissung, mit einem Rekurs auf Cornelius Castoriadis Praxisphilosophie, in dem ich kurz zeigen möchte, dass diese Praxisphilosophie stillschweigend von einem, wie soeben angedeutet verstandenen Lukács beeinflusst wurde. Während der 1960er und der 70er Jahre entwickelte Cornelius Castoriadis schrittweise seinen eigenständigen polit- und sozialphilosophischen Ansatz, zunächst in direkter Auseinandersetzung mit Marx und dem Marxismus. Es ist in diesem Sinne kein Zufall, dass sein Hauptwerk, das einzige systematische, das wir von ihm haben, die Gesellschaft als imaginäre Institution von 1975, mit einer kritischen Bilanz des Marxismus anfängt, aus der die Hauptrichtlinien einer alternativen revolutionären Theorie gewonnen werden. Letztere entwickelt dann Castoriadis selbstständig im zweiten Teil seines Buches. Der erste marxismuskritische Teil der imaginären Institution geht auf Texte zurück, die bereits 1964 bis 1965 verfasst und zum Teil schon in der von Castoriadis selbst herausgegebenen Zeitschrift Sozialismus und Barbarie veröffentlicht waren. Castoriadis setzte sich damals schon das Ziel, den Marxismus als eine nunmehr zur Ideologie gewordenen, deterministischen Geschichtsphilosophie zu interpretieren, die an der kapitalistischen Denk- und Handelsweise teilnimmt und deshalb im Interesse der Emanzipationsbewegung zu überwinden wäre. Geht man von dieser nicht gerade reibungslosen Beziehung Castoriadis zum Marxismus aus, so mag zunächst der Versuch, den Einfluss eines der größten marxistischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, nämlich Lukács, auf Castoriadis zu ermessen, als fragwürdig erscheinen. Im Folgenden möchte ich trotzdem andeuten, dass die Lektüre der von Lukács in den 20er Jahren entworfenen kritischen Version des Marxismus unauslöschliche Spuren in der frühen Praxisphilosophie Castoriadis hinterließ. Ein erstes Indiz für den Einfluss Lukács auf Castoriadis gibt uns schon die Tatsache, dass Castoriadis ein Autor, dem es im Allgemeinen nicht lieb war, seine Inspirationsquellen kundzugeben, mit Lukács eine Ausnahme macht, insofern er ihn im ersten Teil der imaginären Institution 14 Mal erwähnt, und zwar, also ich lasse das jetzt ein bisschen heraus, meistens nicht sind diese Kommentare nicht kritisch gemeint, sondern positiv. Aber das interessiert mich auch nicht so sehr in diesem Fall. Was mich eigentlich interessiert, ist, dass mit seiner Polemik gegen den mechanistischen Marxismus englischer Provenienz und mit seiner genialen kritischen Herausarbeitung der philosophischen Voraussetzungen des Marxismus steht Lukács selbstverständlich auf derselben Seite mit Castoriadis. Für Castoriadis bildet Lukács, wie er schreibt, mit Geschichte und Klassenbewusstsein bis zu einem gewissen Grade eine Ausnahme unter den Marxisten, insofern er das sogenannte revolutionäre Moment im Marxismus zu entwickeln versucht habe. Anstatt jetzt mit solchen expliziten Einschätzungen zu Lukács zu begnügen, möchte ich eine Parallelisierung einiger zentralen theoretischen Motive, was für mich auch interessanter ist, vornehmen, um die Verwandtschaft zwischen den beiden praxisphilosophischen Versuchen auf einer substanziellen Ebene zu belegen. Meine Bemerkungen beziehen sich auf die methodischen Fundamente der beiden Theorien. Es ließe sich aber Weiteres auch zu inhaltlichen und praktischen Aspekten derselben bemerken. Die stark polemische Auseinandersetzung Castoriadis mit dem Marxismus seiner Zeit und mit dem, wie er schreibt, mit den Keimen des Verfalls im Marxischen Werk selbst, kann einen dazu führen, den wirklichen Gegner Castoriadis zu übersehen. Es ist die mechanistische Interpretation des Marxismus als eine Theorie der Geschichte, die auf der Übertragung des Modells der Naturwissenschaften auf das Gebiet der Geschichtserkenntnis beruht und darauf abzielt, die quasi Naturgesetze der Geschichte ausfindig zu machen, nach denen ihr Verlauf im Wesentlichen vollständig erklärt werden kann. Eine solche Theorie wird als gedeckter Idealismus denunziert, von Castoriadis jetzt, aber das könnte genauso Lukács gewesen sein, der auf einer dogmatischen, rationalistischen Philosophie beruht, also dieser Idealismus, nach der die Welt und besonders die Geschichte an sich rational strukturiert und deshalb von vornherein als vollständig rational erfassbar zu betrachten seien. Auch unabhängig vom methodischen Nachteil, der mit solchen dogmatischen Vorentscheidungen einhergeht, lasse diese Theorie selbstredend keinen Raum für einen Eingriff des subjektiven Faktors oder der menschlichen Freiheit in die Geschichte frei. Das ist Castoriadis. Diese Kritik Castoriadis trifft sich in der Intention genau mit Lukács radikaler Kritik der mechanistischen marxistischen Orthodoxie der Zweiten Internationale, die sich des Modells der Naturwissenschaften bediente. Lukács wendete seine Kritik auch gegen den dialektischen Materialismus Engels, der diese Lesart des Marxismus zum Teil geprägt hat. Bezeichnenderweise erwähnt auch Castoriadis oft den engelschen dialektischen Materialismus als einen Hauptbezugspunkt der zu überwindenden marxistischen Geschichtstheorie. Im Gegensatz zu Lukács konnte freilich Castoriadis aus der vorteilhaften Perspektive des Nachkommenden auch an der leninistischen Orthodoxie, besonders in ihrer stalinistischen Spielart der marxistisch-leninistischen Wissenschaft, dasselbe Schicksal des Verfalls in Ideologie erkennen, das ihrem früheren sozialdemokratischen Gegner vorbehalten war. Und das nicht nur aus geschichtlich-politischen Gründen ihrer Instrumentalisierung von dem neuen bürokratischen Herrschaftssystem, das sich in den Ländern des realen Sozialismus etablierte, sondern auch wegen ihrer logischen Konstitution auf der Grundlage des Ziels einer systematischen, nomologischen Erkenntnis der Geschichte. Bekanntlich wollte Lukács in den 20er Jahren die formalistische Verbürgerlichung des sozialistischen Denkens durch die Rehabilitierung der materialistischen Dialektik überwinden. Inwiefern darf man auch an diesem Punkt von einer Affinität zwischen Lukács und Castoriadis Praxisphilosophie sprechen? Ich muss mich hier mit einigen Bemerkungen zu dieser sehr schwierigen Frage begnügen. Die Frage, was Dialektik, zumal materialistische Dialektik, bedeuten soll, ist eine der schwierigsten überhaupt und gilt immer noch als offen. Im Falle der Lukatschen Auffassung über Dialektik steht es keineswegs besser. Wie ich oben im ersten Teil angedeutet habe, trotz der Kritiken des 20. Jahrhunderts, die Lukács' Theorie erledigt haben sollen, kann für die Forschung die Antwort zum Problem der Methode in Geschichte und Klassenbewusstsein keinesfalls als gegeben betrachtet werden. Prima facie taucht jedenfalls auch bei Castoriadis der Begriff der Dialektik gelegentlich auf, besonders natürlich in seinen älteren Texten und unter der Bedingung, dass er bestimmten theoretischen Voraussetzungen genügte. An einer Stelle des ersten Teils der imaginären Institution spekuliert Castoriadis über die Möglichkeit einer nicht spiritualistischen und zugleich nicht materialistischen, was das sein soll, Dialektik, die kein absolutes Sein annehmen dürfte. Sie müsste auf Systematik verzichten, so Castoriadis, ohne zugleich in Skeptizismus zu verfallen. Er schreibt, Zitat, eine derartige Transformation der Dialektik würde freilich einen Bruch mit jener viele Jahrhunderte alten Tradition voraussetzen, der zufolge Kontemplation und systematische Geschlossenheit die Idee der Theorie ausmacht. Zitat Ende. Könnte genauso Lukács gewesen sein, der das geschrieben hat. Und auf dieses Fazit folgt die Bemerkung, dass der Bruch mit dieser Tradition tatsächlich eines der wesentlichen Motive des jungen Marx gewesen ist. Diese spärlichen Bemerkungen bieten keinen wirklichen Aufschluss für unsere Frage über die methodische Affinität zwischen Castoriadis und Lukács. Castoriadis war der Hegelschen Dialektik gegenüber kritisch gesinnt. Aber das war letztendlich Lukács als Marxist auch. Möchte man also der oben genannten Frage nachgehen, so muss man jenseits des explizit Gesagten in einer tieferen Dimension untersuchen, inwieweit das kastoriadische philosophisch-methodische Selbstverständnis von Lukács' Gedankengut beeinflusst wurde. Wie ich schon erwähnt habe, im Verdinglichungsaufsatz aus Geschichte und Klassenbewusstsein rekonstruiert Lukács den Weg der klassendeutschen Philosophie von Kant bis Hegel. Den Kern seiner Rekonstruktion bilden die kritizistische Analyse des Gegensatzes zwischen Form und Inhalt der Erkenntnis und die entsprechenden Versuche der nachkantischen Philosophie, diesen Gegensatz aufzuheben. Lukács erkennt, dass der einzige gangbare Weg zu einer solchen Aufhebung über die hegelische Dialektik führen muss, nicht aber ohne ihre Transformation, die nicht ihr bloßes Auf-die-Füße-Stellen bedeuten kann. Als früherer Schüler des südwestdeutschen Neukantianismus lehnt Lukács den hegelischen Panlogismus ab, den er als eine willkürlich dogmatische philosophische Position betrachtet, die Hegel zu einem undialektischen Konservatismus und zur Mystifizierung der Vernunft führen musste. Das Gegenmittel zur spekulativen Mystifizierung ist die Anerkennung der Ohnmacht der Theorie gegenüber der praktisch unaufgehobenen Kluft zwischen Form und Inhalt und die Wendung zur Möglichkeit ihrer praktischen Überbrückung. Denselben Weg geht auch Castoriadis, wenn er zwar von der dialektischen Wechselbeziehung zwischen Form und Material ausgeht, zugleich aber strenge Kritik am philosophischen Rationalismus übt. Eine Kritik, die keinesfalls einen Rücktritt zum Irrationalismus bedeutet, wie manche seiner Kritiker behaupten. Es geht vielmehr um die kritische Ablehnung der dogmatischen Annahme, dass die Welt durch und durch rational aufgebaut ist. Mag man das Wort rational im Sinne der formalen Rationalität oder im Sinne einer abgeschlossenen dialektischen Logik verstehen, die die Lösung für die Aufhebung aller Gegensätze proklamieren würde. Ähnlich ging Lukács von der Unumgehbarkeit und der enormen methodischen Fruchtbarkeit des hegelischen Denkens für die revolutionäre Theorie aus, erklärte aber zugleich, dass es, Zitat, nicht mehr in der Form eines geschlossenen Systems nützlich sein könne, weshalb, Zitat, die Todarchitektur des vorliegenden Systems zerschlagen werden müsse. Auch für Castoriadis stehen Form und Inhalt selbstverständlich in einem Verhältnis dialektischer Interdependenz, das jedoch einen offenen und wandelbaren Charakter hat und nicht für immer im Sinne einer abgeschlossenen dialektischen Logik fixiert werden kann. Das hängt damit zusammen, dass nicht nur die logischen Kategorien das Material bestimmen, sondern auch umgekehrt die erneute Erforschung schon bekannter oder das Auftauchen neuer Inhalte zur Modifikation der Methode selbst führen kann. Eine Tatsache, die nach Castoriadis von Marx und Lukács, wie er schreibt, sehr genau herausgearbeitet wurde. Bezeichnenderweise verweist Castoriadis an dieser Stelle, wo er kurz das Problem der Interdependenz zwischen Methode und Inhalt anspricht, auf den Übergang in der Philosophiegeschichte von einem kritizistischen zu einer Art von dialektischem Denken. Als Beispiele führt er den klassischen Übergang von Kant zu Hegel natürlich und den Übergang von Heinrich Rickert zu Emil Lask an. Also die Beispiele, die auch auf Lukács inspirierend gewirkt haben. Eine nicht genügend dialektisierte, geschlossene, das heißt rationalistische Dialektik, muss jedenfalls dem Formalismus verfallen, insofern sie letztendlich die Unabhängigkeit und prinzipielle Unbestimmtheit des Materials zugunsten der Allmacht dialektisch-logischer Schemata leugnet. Ich kann hier nur ein paar weitere Gemeinsamkeiten zwischen Lukács und Castoriadis aufzählen. Beide Theoretiker haben nach einer Theorie gesucht, die eine abstrakte, mechanistische Erklärung der Geschichte ablehnt, theoretische Kategorien metakritisch mit geschichtlich konkreten sozialen Praktiken verbindet, bei einer Diagnose über die Gegenwart ansetzt und ihre historische Einmaligkeit auf zentrale Kategorien des gesellschaftlichen Lebens zurückführt. Bei Lukács die rationalen Gegenständlichkeitsformen, bei Kastoriadis die zentrale imaginäre Bedeutung der rationalen Herrschaft. Eine solche Theorie müsste zwangsläufig holistisch vorgehen. Die Teile der gesellschaftlichen Totalität müsste sie jedoch auch hinsichtlich ihrer Brüche und Zerklüftungen rekonstruieren, die ihre dauerhafte Krise erklären können. Die Überwindung der Krise durch die Aufhebung der Totalität als Entfremdeter ist für beide Philosophen die Hauptintention der Theorie. Letztere bestimmt ihre besondere Beschaffenheit als theoretische Praxis, die auf die Verwirklichung einer freien Gemeinschaft der Menschen abzielt. Schon diese Zusammenfassung weist klar auf die dialektische Natur einer solchen Theorie hin. Für Lukács, der in den 20er Jahren für die Formulierung und Verteidigung einer philosophisch verarbeiteten dialektischen Version des Marxismus kämpfte, ist diese Charakterisierung selbstverständlich. Auch Kastoriadis Beitrag zu einer zeitgenössischen kritischen Theorie kann als eine Fortsetzung solcher Bemühungen für eine dialektische Theorie der Moderne betrachtet werden, die sich allerdings zugleich, wie auch die Lukacsche, an theoretischer Kritik und subversiver Praxis orientieren müsste. Manche würden vielleicht gegenüber der These, dass in der Methode ein Einfluss Lukács auf Kastoriadis erkennbar wird, den Einwand vorbringen, dass der dialektische Marxismus Lukács selbst mit guten Gründen als eine panlogistische, idealistische Geschichtsphilosophie kritisiert wurde und damit heute als philosophisch erledigt gelten darf. Ich würde das genau umgekehrt sehen. Im Licht eines besseren Verständnisses der Genese des frühen Marxismus Lukács und einer vorsichtigen Lektüre der auf jeden Fall von Lukács inspirierten kastoriadischen Marxismuskritik könnte man eine von den zunächst destruktiven Kritiken des 20. Jahrhunderts verschüttete Bedeutungsschicht der Lukácschen Geschichtstheorie offenlegen. Dieser Bedeutungsschicht könnte angesichts des heutigen akuten Bedürfnisses einer aufgeklärten praktischen Auseinandersetzung mit der gängigen globalen Krise aktuelle Bedeutsamkeit zugesprochen werden.